Erster David war in einer Höhle. Er schrieb dieses Gebet. Zweiter, ich rufe laut zu Gott. Ich bitte Gott laut um Hilfe. Dritter, ich erzähle Gott meine Sorgen. Ich sage ihm meine Not. Vierter, ich habe keine Kraft mehr. Aber du kennst meinen Weg. Feinde bauten eine Falle. Fünfter, ich sehe mich um. Niemand hilft mir. Ich habe keinen Schutz. Sechster, ich rufe zu Gott. Du bist mein Schutz. Du bist alles für mich. Siebter, bitte höre mein Gebet. Ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Feinden. Achter, hol mich aus dem Gefängnis. Dann danke ich dir. Gute Menschen kommen zu mir.